niemand geht. Nur einfach so, nimm mir die Angst vor Waterloo. Ich geh, bevor wir nichts mehr spüren, möchte niemals mehr in deinen Armen frieren. Und heute Abend geh ich tanzen.